du leben, so wie du willst. Kannst du sterben, so wie du willst. Ich will leben, so wie ich will. Ich will sterben, so wie ich will. Ich will tanzen, so wie ich will. Ich will scheißen, so wie ich will. Ich will leben,